1. Warend Apollo sich in Corinth aufhielt, reist Paulus durch das Landesinnerland der Reich schließlich Ephesus, wo auf Einigung gesteis. 2. Erkundigt sich bei ihnen, ob sie den Heiligen Geist empfangen hatten, als sie gläubig wurden, woraufhin sie antworteten, dass sie von dessen Existenz noch gar nichts gehört hatten. 3. Daraufhin fragte sie, welch Torf sie denn empfangen hatten, und sie erklärten, dass sie lediglich die Torf des Johannes erhalten hatten. 4. Paulus erläutert ihnen, dass Johannes zwar ein Torf der Umkehr wollsogen habe, das Volk jedoch gleichzeitig dazu auffordert, und denjenigen zu glauben, der nach ihm kommen wird, nämlich in Jesus. 5. Nachdem sie dies Erklärung gehört hatten, ließen sie sich umgehend auf den Namen des Herrn Jesus taufen. 6. Als Paulus ihnen anschließend die Hand auflegt, kam der Heilige Geist über sie, was dazu führte, dass sie in fremden Sprachen redeten und prophetisch weissagten. 7. Die Gruppe der Männer, die Diocese Erlebnis teilten, bestand insgesamt aus etwas wolf Personen. 8. In den folgenden 3 Monaten besucht Paulus regelmäßig die Synagoge, wo öffentlich und immer große Überzeugungskraft über das Reich Gottes diskutiert. 9. Die jedoch einige Zuhörer sich hartnäckig weigerten zu glauben und die neue Lehre vor der Mensch herabsetzten, trennte sich Paulus von ihnen, nahm die Jünger mit sich und setzte sein täglichen Lehrgespräch in der Schule des Tyrannus fort. 10. Dies leitete Keats setzte zwei Jahre lang fort, so dass Albewohner der Provinz Asia, sowohl Juden als auch Griechen, die Botschaft des Herrn horten. 11. Gott wirkte zu dem durch die Hand von Paulus außer gewöhnlich Wunder, die weit über das gewöhnlich Maß hinausgingen. 12. Dies ging so weit, dass man sogar toucher, die sein Hort berührt hatten, zu den Kranken bracht, woraufhin Krankheiten verschwanden und Bosgeister die Besessenen verließen. 13. Einige umherzehen Jüdisch Geisterbeschwörer versuchten daraufhin, den Namen des Herrn Jesus ebenfalls als formell zu nutzen, indem sie den Geistern befahlen, ich beschwor euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. 14. Unter denen, die auf dies Weise Vorgingen, befanden sich auch die 7 son eins jüdischen Oberpriesters namen Skewers. 15. Der Bosgeist jedoch entgegnet ihnen, Jesus ken ich und Paulus ist mir wohlbekannt, aber wer seid eigentlich? 16. Daraufhin stürzte sich der besessene Mann auf sie, überwältigte sie mit solcher Gewalt, dass sie nackt und verletzt aus dem Haus fliehen mussten. 17. Diocese Irenaeus sprach sich unter allen Juden und Griechen in Ephesus herum, was allgemein erfurcht auslost und dazu führte, dass der Name des Herrn Jesus hoch geehrt wird. 18. Weil der, die zum Glauben gekommen waren, erschienen nun öffentlich, ihre früheren magischen Praktiken offen zu bekennen. 19. Ein betrachtlich Anzahl von Personen, die Zauberei getrieben hatten, trugen ihre Bücher zusammen und verbrannten sie vor aller Augen, der Gesamtwert dieser Schriften wird auf 50.000 Silberdrachmen geschätzt. 20. Auf dies Weise breitet sich das Wort des Herrn durch sein Machtvoll Kraft immer weiter aus und gewann Einfluss. 21. Nach diesen Ereignissen fast Paulus den Entschluss, über Macedonien und Acharja nach Jerusalem zu reisen, wo bei betonte, dass danach unbedingt auch rum besuchen muss. 22. Sanswe seine Mitarbeiter, Timotheus und Erastus, voraus nach Macedonien, warend selbst noch einig zit in der Provinz Asia verblieb. 23. Mgen zit camis jedoch zu erheblichen Unruhen aufgrund der neuen Lehre, die den christlichen Weg betraf. 24. Ein Silberschmied namens Demetrius, der Silben Modell des Tempels der Artemis herstellt und damit den Handwerken ein betrachtliches Einkommen sichert, war der Auslöser. 25. A versa melti die Verscharbeiter soe die Übrigen beschäftigten dieser Branch und erklärt ihnen, dass Wohlstand allein von diesem Handwerk abhänge. 26. A wise darauf hin, dass dieser Paulus nicht nur in Ephesus, sondern fast in der gesamten Provinz Asia viel Menschen davon übersucht habe, dass von Menschenhand gefertigte Gotte kein wirklichen Gottheiten seien. 27. Wanti Dava, das nicht nur gewerb in Verif Geriton konnte, sundern auch das Heiligtum der Großen Gottin Artemis und Bedeutung verlieren word, obwohl sie in ganz Asia und der Welt verit word. 28. Als die Zuhörer dies vernehmen, gerieten sie in Zorn und begannen lautstark zu rufen, groß ist die Artemis der Epheser, 29. Die gesamte Stadt geriet in Aufruhr, woraufhin die Mensch Jesklesen zum Theater stürmte und die Maisdenier Gargis und Aristarch, die Reisbegleiter des Paulus, gewaltsam mitschleppt. 30. Paulus bieb sichtigte, sich personlich vor die Volksversammlung zu stellen, doch die anderen Gläubigen hinderten in aus Sicherheitsgründen daran. 31. Sogar einige der Asiaken, hobinti der Provinz, die im freundschaftlich gesinnt waren, ließen in Warnen, das Theater unter keinen Umständen zu betreten. 32. In der Versammlung herrschte volliges Chaos, die Alderchen an der Schrein und die Mehrheit der Anwesenden überhaupt nicht wusst, aus welchem Grund sie zu zusammengekommen waren. 33. Schließlich schoben die Juden einen Mann namens Alexander aus der Mensch vor, der versucht, mit einer Handbewegung Ruhe zu erzwingen, ein Vertidigungsried vor dem Volk zu halten. 34. Sobald die Mensch jedoch erkannte, dass ein Jude war, schrien sie fast wastund den lang ununterbrochen im Chair, groß ist die Artemis der Epheser, 35. Schließlich gelang es dem Stadtschreiber, die Mensch zu beruhigen, in dem betonte, dass jedewiss, dass Ephesus die Hüterin des Tempels der großen Artemis und ihres vom Himmel gefallenen Bildes sei. 36. Da dies tatsächen unbestreitbar seien, forderte sie auf, besonnen zu bleiben und keine unüberlegten Handlungen zu begehen. 37. A wise darauf hin, dass die herbeigebrachten Männer weder den Tempel beraubt noch die Gottin gelastet hatten. 38. Falls Demetrius und sein Handwerker rechtlich Ansprach gegen Germanden hatten, standen dafür die Gerichtsstage und die Prokonsuln zur Verfügung, Klage zu erheben. 39. Sollten darüber hinaus weitere Anliegen bestehen, mussten dies in einer ordnungsgemassen und gesetzlich einberufenen Bürgerversammlung geklärt werden. 40. A wanti dava, das sie wegen des hütigen Vorfalls einer Anklage wegen Aufruhrs ausgesetzt seien, da es keinen triftigen Grund gebe, diesen gewaltsamen Auflauf zu rechtfertigen, daraufhin lost a die Versammlung auf.